Mein Titel ist heute, jeder kann jemanden erreichen. Jeder. Und da geht es nicht darum, dass du einfach nur Leute zum Gottesdienst einlädst oder zu dir nach Hause einlädst. Das ist die eine Sache. Sondern es geht darum, dass du selber das lebst, was Jesus in dir verändert hat und Leute daran auch erkennen, bei dem ist etwas anders. Bei ihr ist etwas anders. Warum sind sie anders? Und du in richtigen Situationen einfach immer ein bisschen mehr erzählen kannst. Und wenn wir uns die erste Bibelstelle angucken, dann sind wir in Matthäus 5 und da nehme ich mal die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16 und das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, würde ich jetzt mal behaupten. Da steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das hört sich so schön, das hört sich so einfach an, ne? Soll ich euch was sagen? Es ist auch so einfach. Es ist bei uns nur im Kopf. Das ist eine Kopfsache. Wir Christen denken, wir sind so komisch gegenüber der anderen Welt. Wir müssen wir müssen alles verneinen, was die Welt irgendwie macht und sagt. Und ja, wir sollen die Dinge nicht tun, die die Welt tut, aber wir sollen in der Welt sein, bei den Menschen. Und jetzt überleg doch mal, wenn du Freunde hast, die keine Christen sind. Und du bist Christ und hast gewisse Werte und du weißt, was man nicht machen sollte. Und du weißt, was besser wäre. Und du hast 5 Leute und andauernd machen sie was falsch. Und du als Christ sagst die ganze Zeit, das war falsch. Das ist nicht in Ordnung. Die Bibel sagt aber, und das ist nicht okay. Was meinst du, wie lange werden sie deine Freunde bleiben? Wisst ihr, es ist die Wahrheit, das weiß ich. Und ich bin selber nicht Christ gewesen. Ich bin erst später, mit 22 bin ich erst Christ geworden. Und Gott sei Dank hatte ich eine Person neben mir, die Christ war und auch noch ist, die nicht andauernd gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Weil dann wäre ich wieder abgehauen. Dann hätte ich gesagt, was ist denn das? Sondern sie hat ganz viel Freiraum gelassen, aber wie sie gelebt hat, wie sie Dinge vorgelebt hat. Wenn ich mal gefragt habe, du sag mal, wie ist denn das jetzt, wenn ich so meine Traumfrau finden möchte, wie wäre denn da der beste Weg? Dann hat sie mir ganz klar erklärt, die Person, hey, so und so sieht es Gott. Und dann hat sie mich damit aber allein gelassen. Und ich selber konnte es auch mit Gott klären. Natürlich ist es gut, dass wir Leute an die Hand nehmen. Dass wir ihnen auch mal sagen, was nicht okay ist. Aber versteht, was ich meine. Wenn wir auf der Arbeit sind, wo Menschen sind, die Gott noch nicht kennen und die ganze Zeit Moralapostel sind, dann werden wir diese Menschen nicht erreichen. Diese Bibelverse zeigen mir, dass wir das Salz sein sollen. Was macht Salz? Salz macht das Essen ein bisschen schmackhafter, ne? Da kommt so eine Würze ins Essen rein. Das heißt, wir sind für die Würze auf dieser Welt zuständig. Dass wir diese Welt verändern mit einer Würze, was Gutem. Und dann steht dort, dass wir das Licht sind. Licht in der Welt. Das Licht der Welt. Und dann wird es so erklärt, dass wenn wir ein Licht sind in der Dunkelheit, ne, wir sind uns alle einig, die Welt draußen ist dunkel, ja, bei uns hier drin ist hell, oder? Wir sind ja quasi ein Lampenladen gerade hier, ne? Überall eine Leuchte, lauter Lampen. So, und wir sollen dieses Licht rausbringen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du mit einem Licht in die Dunkelheit gehst, ob es eine Taschenlampe ist oder eine Kerze ist, dann ist das Licht hell. Da kann noch so viel Dunkelheit sein, es bleibt hell. Da kann die Dunkelheit sagen, jetzt werde ich aber noch dunkler. Aber das Licht geht dadurch nicht aus. Das Licht leuchtet. Und genauso ist es gemeint. Du kannst als Licht dich nicht irgendwo verstecken. Man sieht dich. Die Leute erleben dich, wie du als Christ lebst. Man sagt so schön, das ist nicht mein Spruch, den habe ich mir nur geklaut, ausgeliehen. Ja, wie war der jetzt? Achso, ja. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die die Menschen in der Welt lesen. Du bist die einzige Bibel, die die Menschen lesen, weil sie das Buch vielleicht nie aufschlagen, aber sie sehen, wie du lebst. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte euch ein Beispiel dafür auch geben, weil mir ist es immer wichtig, dass ich auch von anderen Menschen höre, geht es überhaupt im Alltag oder ist es einfach nur theoretisches Wissen aus der Bibel? Ich meine schon allein, dass wir hier die ganzen Geschichten, auch später in Apostelgeschichte und so weiter, hören, wie Gott wirkt, sollte uns ja schon allein ermutigen. Aber unser Denken ist ja immer noch, nee, wir müssen es selber erlebt haben, ist auch gut so, das geht mir genauso. Und mir hilft es, wenn jemand, der in derselben Zeit lebt wie ich jetzt, mir erzählt, dass sowas in Deutschland möglich ist. Ja, kennt ihr die ganzen Geschichten aus der ganzen Welt? Überall passieren so tolle Sachen. Und wir hier in Deutschland denken immer, ja, und warum denn hier nicht? Und deswegen brauche ich Geschichten aus Deutschland, dass es mich motiviert, dass ich weiß, Gott ist derselbe in Deutschland wie auch in den anderen Ländern. Und allein das Lichtsein bedeutet, du machst einen Unterschied da, wo du lebst. Auf Arbeit, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden, bei deinen Familien, egal wo. Ich glaube, hier gibt es einige, die noch Familien haben, die auch noch keine Christen sind. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Sind hier ein paar Leute, die so, ja, noch Familienmitglieder haben, die Jesus noch nicht kennen? Ja, doch, bestimmt einige. Familien sind groß. Gerade wenn du auch noch geheiratet hast, kommt ja noch eine Familie dazu. Ja? Und dann hat man ja vielleicht nicht nur ein Kind, sondern zwei, drei Kinder. Und schon hast du drei Familien noch weiter mit dran. So, und hier allein da auch schon wieder das Licht zu sein. Und nicht der Moralapostel zu sein. Ihr Lieben, damit machen wir unseren Ruf kaputt. Ja, Jesus war so wunderbar. Gucken wir uns nachher auch noch an. Also Licht zu sein im Alltag. Wir haben in einer Wohnung gewohnt, vor einigen Jahren noch. Hatten erst unsere erste Tochter. Und unsere Nachbarn waren auch so in unserem Alter ungefähr, hatten auch schon Kinder. Und wir fingen einfach an, Hallo zu sagen, weil wir sind ja neu dazugezogen und haben nett gegrüßt. Und dann haben wir mal ein bisschen mehr geredet. Dann haben wir auch mal Kaffee und Kuchen zusammen gegessen und getrunken. Also wir haben nicht geklopft und gesagt, ja, schönen guten Tag, Bastian Decker mein Name. Ich bin Christ und sonntags möchte ich morgens in die Kirche gehen. Wollen Sie vielleicht mitkommen? Wahrscheinlich wäre die Tür sofort wieder zu gewesen. Wir haben sie erstmal an unserem Leben mit teilhaben lassen. Und zwar nicht mit dem Gedanken, die brauchen jetzt Jesus, die müssen wir zu Jesus ziehen, die müssen wir in Gottesdienst bringen. Weil das merken Menschen, wenn wir nur solche, ich sag mal, fast menschlichen Gedanken haben. Jesus möchte, dass wir Salz sind und dass wir Licht sind. Das heißt, wir waren einfach mit diesen Nachbarn befreundet. Einfach so befreundet. Wir haben ein paar Jahre dort gelebt und in dieser Zeit hatten sie als Nachbarn auch einige Herausforderungen. Und natürlich haben sie irgendwann auch mitbekommen, dass wir sonntags immer morgens losfahren. Das hört man so in Mehrfamilienhaus, wenn da eine Tür klackt und so. Und noch ein Kind dabei, dann schreit im Hausflur um 8.30 Uhr sonntags. Das hören die Nachbarn. Ja. Das heißt, sie haben Sachen mitbekommen und wussten dann, ach, wir sind Christen, ja. Und dann haben wir uns mal unsere Geschichte erzählt, warum wir überhaupt Christen geworden sind. Und auch, dass wir, natürlich beten wir auch mal und so weiter. Können wir mal für was beten? Ja, nee. Und also es war so, okay. Aber mehr auch nicht. Es musste nicht mehr davon sein. Dann hatten sie eine richtige Herausforderung in ihrer eigenen Ehe. Und ich habe so echt gemerkt, das ist nicht nur eine kleine Herausforderung, sondern es geht wirklich dem Ende zu. Und meine Frau und ich haben gesagt, okay, pass auf, wir machen es so. Wir sind einfach für sie da. Und jetzt, ihr Lieben, kommt nicht mit der Bibel. Und sagt, aber die Bibel sagt... Wir müssen zusammenbleiben, für immer und ewig. Das bringt denen nichts, weil sie glauben ja nicht an die Bibel. Aber wir können mit ihnen leben, wir können ihnen was vorleben. Das heißt, ich habe mich mit dem Mann getroffen, habe mit ihm gesprochen, habe ein paar Werte weitergegeben, ohne immer gleich die Bibel zu zitieren. Aber er hat auch gemerkt, an dem, wie wir es als Ehepaar leben, dass das echt ist, was ich ihm erzähle. Und dann konnte ich für ihn beten, was noch nie vorher so möglich war. Und er war berührt, aber trotzdem hat er es nicht angenommen. Meine Frau hat mit der Frau gesprochen und auch sie konnte für sie beten, aber auch sie konnte das dann trotzdem nicht annehmen von dem, was wir dann weiter erzählt haben. Das Ende vom Lied war, unsere Lebenssituation hat sich auch geändert, wir sind weggezogen, jetzt nicht wegen den Nachbarn, sondern grundsätzlich. Und die haben sich wirklich in der Zeit dann scheiden lassen, haben selber Kinder gehabt, war eigentlich traurig, auf jeden Fall. Unser Kontakt ist dadurch abgerissen. Wir haben selten was voneinander gehört. Wir durften bei irgendeiner Einschulung mit dabei sein, da haben sie uns eingeladen, da waren wir natürlich da, aber mehr auch nicht. So, und jetzt könnte man denken, tja, war alles umsonst. Kennt ihr solche Gefühle? Kennt ihr das von den Straßeneinsätzen? Ja, du winkst schon, wink mal richtig. Da denkst du manchmal, ach, da ist jetzt keiner in die Kirche gekommen, da hat sich jetzt keiner für Jesus entschieden, da ist nichts Krasses passiert. Der ganze Aufwand, alles aufbauen, hinfahren, alle mitnehmen, alle motivieren, das war alles umsonst. Kennt ihr solche Gedanken? Kennt ihr solche Gefühle? Herzlich willkommen im Boot, ich bin da auch drin. So, und so war das ähnlich, ja, mit den Nachbarn. Und ein paar Jahre später, wir wohnten jetzt dann schon in unserem neuen Ort, also selbe Stadt, nur ein bisschen entfernt. Und dann kriege ich eines Abends um 22 Uhr einen Anruf von diesem Nachbar, von dem Mann. Denk mir so, wenn der anruft, muss irgendwas passiert sein. Und genau so war es. Sie sind zwar geschieden, aber er sagte, hey Basti, so, und jetzt kommt der Knaller. Ihr betet doch immer so. Ich so, sag mal, könnt ihr für meine Ex-Frau beten? Die hat eine heftige Diagnose bekommen, Krebs. Und wir so, ja natürlich, gar kein Problem. Wie könnten wir aber auch reagieren? Ja, nee, also damals, wir hätten es gemacht, aber ihr wolltet ja immer nicht, ne? Jetzt ist zu spät. Nein, natürlich nicht. Hätte Jesus das gemacht? Hätte Jesus gesagt, nee, also ihr habt eine Chance gehabt, jetzt ist vorbei. Nein, wir haben gesagt, selbstverständlich, auch wenn du dich 10 Jahre nicht gemeldet hast, klar, wir kommen und helfen. Das ist das Herz Jesu Christi. Nicht die Erwartungen, die die ganze Welt immer zwischen den Freunden hat. Du musst aber, wenn du mein Freund bist, musst du doch immer für mich da sein. Du musst mich regelmäßig anrufen. Auch wir Eltern kennen es wahrscheinlich bei den Kindern, wenn sie ausgezogen sind. Jetzt melden die sich gar nicht mehr. Warum rufen sie denn nicht mehr an? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr schon erwachsene Kinder habt. Das sind so Erwartungen untereinander, die brauchen wir alle gar nicht. Ohne Erwartung würde das Leben viel leichter sein. Da dürft ihr gerne Amen zu sagen. Amen. Du sagst Amen. So, und dann hat er uns zu beten, dass wir beten. Wir sagen, klar, machen wir. Meine Frau hat dann die Ex-Frau kontaktiert. Und dann haben wir sie zu uns eingeladen. Haben gesagt, hey, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei, beziehungsweise Abendbrot. Und da war schon klar, dass sie am nächsten Tag operiert werden wird. Und ich habe meiner Frau gesagt, sie soll unbedingt vor der OP noch zu uns kommen. Und dann haben wir das wirklich geschafft, dass sie kommt. Und wir hatten ein tolles Gespräch. Erstmal, hey, die Jahre und so weiter. Hat dann natürlich von ihrer Krankheit erzählt. Und dann haben wir einfach plötzlich erzählt, was wir so mit Gott erlebt haben. Meine Geschichte, die Geschichte von meiner Frau. Und diese Nachbarin sitzt mit am Küchentisch und sagt, wie, sowas macht Gott? Also wie er mein Leben verändert hat, wie er das Leben meiner Frau verändert hat. Die konnte nicht glauben, dass ich früher so Party gemacht habe. Ne? Die kannte mich ja nur fromm. Wie, was, die du? Nee, glaube ich nicht. Ich sage, doch, doch, Gott hat mich komplett verändert. Wirklich. Wisst ihr, das haben wir ihnen damals schon erzählt, als wir bei ihnen gewohnt haben. Aber das hat sie nicht interessiert, weil es noch nicht vorbereitet war. Es war noch nicht reif. Aber wir durften was säen, den Anfang tun. An dem Abend war sie einfach vorbereitet. Und dann hatte ich so ganz vorsichtig gefragt, dann willst du wissen, wie man diesen Gott kennenlernt? So ganz vorsichtig, ja. Bei Freunden und Bekannten ist man ja noch vorsichtiger. Und dann sagt sie, ja natürlich, natürlich, wie denn jetzt? Und dann konnte ich ihr das Evangelium erklären. Dann habe ich gesagt, möchtest du den jetzt auch kennenlernen? Ja, na klar, na klar, na klar. Und dann beten wir an dem Abend mit ihr das Gebet, wie sie Jesus annimmt. Dann dürfen wir für sie noch beten, haben natürlich auch für Heilung gebetet, aber ich habe mich nicht getraut danach zu sagen, sag die OP ab. Das war mir auch zu herausfordernd, aber was genial war, beim Gebet spürte sie etwas, was sie so noch nicht kannte. Ihr ging es heiß und kalt durch den Körper, sie kannte noch keine christlichen Veranstaltungen mit pfingstcharismatischen Predigern und Gebeten, wo alle, kannte sie alles nicht. Sie von selber sagt, boah, was ist denn hier los? Was passiert denn gerade? Und dann wusste ich, Gott hat was getan an ihrem Herzen. In dieser Nacht konnte sie besser schlafen als die ganzen Wochen zuvor, wo sie Angst vor der OP hatte. Und in der letzten Nacht vor der OP hat sie richtig tief geschlafen. OP ist alles gut verlaufen. Sie ist mit Jesus unterwegs, ist jetzt immer noch nicht fest regelmäßig im Gottesdienst, aber immer wieder mal. Der Teufel fängt wieder an abzulenken. Kennt ihr sowas auch? Habt Geduld, betet für die Leute weiter. Die kommen dann wieder an, werdet ihr sehen. Und das ist sowas wie Licht sein bei der Nachbarschaft. Arbeitskollegen, geht das auch alles? Hey, seid einfach liebevoll mit euren Arbeitskollegen. Seid die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in eurer Firma. Nicht die beste Leistung, darum geht es nicht. Du musst nicht besser werden als jemand anderes. Deine Einstellung, deine Herzenseinstellung. Wie kommst du morgens in die Firma rein? Mit einem Lächeln, mit einer Freude, weil du dankbar bist, dass du einen Job hast? Oder wie die anderen, oh, schon wieder arbeiten. Aber das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Daran erkennen die Leute, ob wir anders leben. Es ist wirklich so. Okay, jetzt habe ich mich schon wieder fast verquatscht, ihr Lieben. Ich möchte euch ja noch ein paar Tipps geben. Und zwar gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben ein tolles Beispiel und dieses Beispiel heißt Jesus. Ist er der Beste darin? Ist er, absolut. Johannes 4, schlag doch mal Johannes 4 auf oder schreib es dir auf, notier es dir. Du musst das ganze Kapitel zu Hause nochmal selber durchlesen und dich selber auch nochmal von Gott inspirieren lassen. Ich gebe dir nur Ansätze. Und da ist die ganze Geschichte mit der Samariterin, also mit der Frau am Brunnen. Und da sehen wir, wie Jesus, der eigentlich sowieso der Meister aller Meister ist, der eigentlich nur zu jemandem kommt und genau weiß, was mit der Person nicht in Ordnung ist und mit seiner Autorität sagen könnte, du bist ein Sünder, du hast das getan, geh auf die Knie, der Messias steht vor dir, bekenne deine Sünden, könnte er ja sagen mit seiner Kraft. Aber wie macht er das hier? Und wir können wunderbar davon lernen. Lass uns zuerst in Vers 6 gucken. Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen, genau, da ist der Brunnen. Weil nun Jesus müde war von seiner Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Hier ist auch wieder ein genialer Hinweis. Jesus war müde. Wer von euch ist immer mal müde? Komm, seid ehrlich. Ja. Jesus hatte schon gedient. Er war von der Reise, war er müde. Aber wir sehen im Verlauf des Gesprächs, auch wenn er müde ist, ist er immer bereit, einfach Gutes weiterzugeben. Und das dürft ihr auch. Und ihr werdet sehen, wie viel Kraft, darum geht es gar nicht, dass ihr dadurch Kraft bekommt, aber es ist so. Danach habt ihr eine Power, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, gehen wir weiter. Jesus ist also müde und setzt sich an den Brunnen. Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Na, das ist ja ein Einstieg. Da denke ich mir doch, Jesus, du bist doch der Meister der Meister. Du könntest alles sagen. Und was machst du? Du fragst um Wasser. Gib mir zu trinken. Und auch hier können wir wieder lernen, hey, wie einfach können wir mit Leuten anfangen zu reden? Kennt ihr das, dass wir oft anfangen wollen, hey, weißt du schon, dass Jesus dich liebt? Hast du schon mal gehört, dass Gott dich liebt? Hey, kennst du Jesus schon? Hast du heute schon gebetet? Das sind ja alles so Dinge, die wir, ich weiß nicht warum, aber das ist in unserer christlichen Kultur voll drin, dass wir so anfangen wollen. Es ist eine Wahrheit, Gott liebt dich, kannst du jedem sagen. Die Frage ist nur, wie können die Leute damit umgehen? Wir müssen bedenken, die Welt da draußen hat ein falsches Bild von Gott und von Jesus. Und wenn du sie fragst, ob sie Jesus kennen, denken sie sofort, du bist in irgendeiner Sekte. Weil sie ein falsches Bild haben. Wenn sie aber hören würden, wie du Jesus kennst, würden sie nicht denken, du bist in einer Sekte. Weil du, wenn du von dem erzählst, was du selber mit Jesus erlebt hast, da redest du nicht von irgendwelchen Gemeindegebäuden und von Geldsammeln und sonst was, weil das sind die ganzen Dinge, die in den Leuten drin sind, in den Köpfen. Sondern es geht darum, dass du erzählst, dass Gott in deinem Leben ist, in deinem Alltag und nicht nur sonntags. Das hoffe ich, das ist bei euch auch so. Das ist nicht nur sonntags, oder? Sonntags feiern wir das einfach, dass Jesus da ist, jeden Tag. Okay, lass uns weiterschauen. Also er fragt eine ganz normale Frage, wo du auch mal fragen könntest, wir haben heute was vom Hund gehört. Wie viele von euch haben einen Hund? Keine Angst, es sind keine Fangfragen. Ich will wirklich nur wissen, wer einen Hund hat. Habt ihr schon mal gemerkt, dass Hundebesitzer auf ihre Hunde ganz stolz sind? Ja, ja. So, wenn du einen Hundebesitzer nur mal fragst, ach, das ist ja ein süßer Hund, wie heißt denn der? Was? Ein Fieser? Aha. Was erzählen die dann? Nur den Namen? Oh, die erzählen dann von ihrem Hund. Dann sagen sie, wie der Hund heißt. Und ja, und dann kriegst du gleich die ganze Geschichte vom Hund miterzählt. Ja, ich übertreibe es ein bisschen. Ne? Du würdest ja nicht erzählen, weil du musst ja immer nur mit dem Hund raus. Ne? Eigentlich willst du ja gar nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Leute, den Hund ist doch ein super Anfang. Oh, das ist ja ein süßer Hund. Wie heißt denn der? Und schon seid ihr im ganz normalen Gespräch über den Alltag. Und die erzählen von deinem Hund, von ihrem Hund. Und dann hörst du plötzlich, ah ja, und wie alt ist er denn? Wie kam er in eure Familie? Solche Fragen kannst du stellen, ganz normale Alltagsfragen. Und wie macht es Jesus weiter? Wir springen auch immer zwischendurch in den Versen. Jetzt sind wir mal bei Vers 9. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Muss wissen, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern damals gehabt. Und Jesus antwortete, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also es ist jetzt natürlich sehr christlich gerade. Der Hintergrund ist natürlich, dass die Samariter auch einen Glauben schon hatten. Sie wussten nur noch nicht, dass Jesus der Retter ist. Das hören wir später auch, dass sie darauf gehofft haben, dass er bald kommt. Also das heißt, sie haben ein gewisses Vorwissen. Deswegen sagt er auch was mit Gottesgabe und so weiter. Aber was er hier macht, ist ganz interessant. Er sagt, wenn du wüsstest, wer der ist, der dich anspricht, der mit dir redet, dann würdest du es sofort wollen. Und wir machen manchmal die Erlebnisse, die wir mit Gott hatten, machen wir manchmal so langweilig. Und Jesus macht es hier ganz raffiniert, aber nicht um falsche Dinge zu sagen, sondern um das schmackhaft zu machen, um Interesse zu wecken. Um zu sagen, oh wie, wenn ich das wüsste, was ist denn das? Ich will jetzt wissen, was ist denn das? Wer bist du denn? Ja, und lass uns doch unsere Sachen so erzählen, dass andere Menschen es interessant finden. Und auch wenn du dann erzählst, ja, seitdem ich Jesus kenne, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Die Frage ist, glauben sie dir das dann? Erzähl deine Geschichte interessant. Das ist nicht falsch erzählen, sondern es ist wahrhaftig erzählen. Wir gucken doch auch gerne Prediger an, also je nachdem, wie du vom Typ her bist, aber ich weiß, manche finden das viel zu, ich laufe hier so viel rum, ich rede so laut, das ist für manche zu viel und andere sagen, das ist jetzt genau das, was mich berührt. Wir sind unterschiedlich, keine Frage, aber wir dürfen lernen, unsere Geschichte gut und vernünftig zu erzählen, sodass die Leute sagen, aha, und auch in einer Sprache, was sie verstehen. Ja, wir reden ja oft so, die Herrlichkeit Gottes und dann kam Gott zu mir. Und dann stand Gott neben mir und dann habe ich Jesus gesehen und die denken alle so, oh. Ich glaube, ich habe damals schon den Spruch gesagt, wenn man so sagt, seitdem ich mit Jesus lebe, weiß ich, dass ich gewaschen bin in dem Blute des Lammes. Das ist ja theologisch ganz richtig. Aber die denken, du bist Metzger, Fleischer oder was auch immer, nicht, dass es was mit Vergebung zu tun hat. Also ihr müsst andere Worte darin finden, das ist eine Übung, das können wir gerne auch mal üben. Schaffen wir nur heute zeitlich nicht. So, lasst uns gucken, wie es Jesus weitermacht. Springen wir weiter in Vers 14, 15. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und dann sagt die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also einmal sehen wir, jetzt ist Jesus an dem Punkt, wo die Frau sagt, das will ich, was du hast, das will ich. Sie hat es bloß noch nicht ganz verstanden. Sie denkt, es geht um echtes Wasser, dass sie nicht mehr jeden Tag zum Brunnen muss und das Wasser rausschöpfen muss, weil das auch anstrengend ist. Ja? Das hat sie noch nicht verstanden. Aber sie hat plötzlich gemerkt, da ist was, das will sie haben von ihm. Und auch hier wieder, wenn wir von Gott erzählen, lass es uns so begeisternd erzählen auch. Natürlich in deiner Art, aber trotzdem guck, wie du Sachen erzählst, dass Leute sagen, Mensch, das möchte ich auch, was du hast. So, und was macht Jesus? Jesus geht jetzt auf die Lebenssituation von ihr ein. Er erkennt im Prinzip, dass sie eigentlich das noch nicht verstanden hat, was er meint mit lebendigem Wasser. Und er geht einfach drüber weg und sagt plötzlich, Jesus spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Wir wissen jetzt alle, Die Frau sagt darauf, die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Guck mal, und das ist jetzt für unser Gespräch auch wieder. Du bist mit Leuten im Gespräch. Du hast vielleicht schon was erzählt, was sie interessant finden. Ja, was du, vielleicht hast du eine Lebenssituation von ihnen jetzt gehört durch den Hund. Ja, dass sie unbedingt einen Freund braucht, deswegen einen Hund brauchte, weil da und da gab es einen Bruch in der Familie und es ist alles so tragisch. Und du sagst so, Mensch, so eine Situation kenne ich auch. Ich hatte auch so eine Situation in meinem Leben, in unserer Familie war alles kaputt oder vielleicht in deiner Ehe, in deiner Freundschaft oder was auch immer und kannst erzählen, wie du mit Gott erlebt hast, dass er in die Situation eingegriffen hat. Indem du sagst, weißt du, und in solchen Situationen, da kann ich manchmal nur beten. Ja, und dann denkt die vielleicht, ja, genau, beten. Ja, nee, wirklich jetzt. Ich habe gebetet, weil ich nicht mehr weiter wusste. Das verstehen die Menschen sogar. So eine Not verstehen Menschen, dass man sagt, dann kann die nur noch beten. Und wenn du dann sagst, und dann habe ich erlebt, wie Gott das wirklich verändert hat, dann sagen die, oh, das ist ja interessant. Also du sprichst die Situation in ihrem Leben an. Du sprichst von deiner Situation. Und ich glaube, ich habe euch damals schon bei der ersten Predigt gesagt, Gott bereitet die Dinge so vor, dass du auf Menschen triffst, mit denen du ins Gespräch kommst, die ähnliche Geschichten haben wie du. Ich weiß nicht, wie er das macht. Mit den Leuten, mit denen ich immer rede, ich sehe das denen noch nicht an, dass sie eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Die sehen alle anders aus als ich. Die laufen anders als ich. Die sind manchmal schüchterner als ich. Manchmal sind sie lauter als ich. Aber ich weiß doch nicht, dass sie eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Und sowas macht Gott. Das ist der Heilige Geist, der es vorbereitet. Aber du erkennst es nur, wenn du den Schritt drauf zumachst. Ich weiß, es gibt auch Leute, die echt diese Gabe haben, das vorher schon zu sehen und dann drauf zuzugehen. Wenn du diese Gabe noch nicht hast, dann quatsch einfach die Leute mal so an. Zu mehr Leuten du höflich bist, desto mehr Gespräche hast du. Und wenn der, nachdem du den Hund gefragt hast, nee, andersrum, du hast ihn nach dem Hund gefragt, so rum, die einfach nur sagt, ja, heißt Kuno, und dreht sich so weg, dann weißt du, gut, dann will sie halt nicht weiterreden. Ist doch nicht schlimm. Wir wollen dann manchmal noch hinterher und sagen, ja, nun warten Sie mal kurz, ich will Ihnen doch die beste Botschaft der Welt bringen. Ja, da wird das Gespräch jetzt auch nicht besser werden. Dann lass das Gespräch einfach. Völlig egal. Sei bei der nächsten Person wieder höflich. Und du wirst merken, das habe ich gemacht. Ich habe angefangen, einfach wieder höflicher zu den Leuten zu sein. Und plötzlich merke ich, wie einfacher die Gespräche werden. Einfach auch mal nur übers Wetter und mal wieder der verspätete Zug und keine Ahnung, irgendwas. Und manchmal in diesen Gesprächen höre ich, was in ihrem Leben los ist. Und dann frage ich nochmal nach, wieso, was war denn da? Das ist so ähnlich, wie wir es mit Jesus gerade sehen. Ich konnte da einfach so gut von diesen Bibelstellen lernen, dass er sich auf die Situation der Person einlässt und weiter fragt. Oder ja, er hat ja konkret gefragt, was ist mit dem Mann? Ne? So, und das ist etwas, wo ich merke, das können wir tun in unserem Alltag. Jeder von uns, nicht der Evangelist allein. Haben wir schon mal die Lehre gehabt. Nicht jeder muss Evangelist sein. Aber jeder soll Zeuge sein. Der Evangelist soll Zeuge sein, der Pastor soll Zeuge sein, der Lobpreisleiter soll Zeuge sein, der Gebetsleiter soll Zeuge sein, der Tellerwäscher soll Zeuge sein, der Koch soll Zeuge sein. Was haben wir denn noch alles? Übersetzer sollen Zeuge sein. Sie winken, bin ich zu schnell? Ihr seht, wir alle sollen Zeugen sein und jeder kann seine Gabe reinbringen. Und das ist der Punkt, der dein Umfeld verändern wird. Ich weiß, ihr habt vor ein paar Jahren die Zeitung, könnt ihr euch erinnern, mit dem Nick Vujicic drauf, ja? Wir mobilisieren jetzt gerade auch in Bayern, wir sind hoffentlich bald in Nürnberg bei der Allianz, dass ganz Nürnberg damit abgedeckt wird, vielleicht macht ihr auch noch mal mit. Und dann wirklich nicht nur das zu verteilen, sondern wirklich dann Leute zu fragen, hey, hast du die bekommen? Da wurde er neulich in der ganzen Stadt verteilt. Ja, nee, ich weiß nicht. Nee, hier hast du noch eine. Ja, also nett sein, höflich sein, nicht Moralapostel, das bringt nichts, da verlieren wir ganz viele Menschen. So, wie geht's zu Ende mit Jesus? Die Geschichte meine ich natürlich. Er geht auf die Lebenssituation ein und plötzlich sagt die Frau im Vers 25 und 26, da müssen wir ein bisschen weiter rutschen, dann gibt es noch ein bisschen mehr erzählt. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Warum lese ich euch jetzt diesen Vers noch vor? Wir merken, dass diese Frau schon eine Hoffnung in sich hatte. Sie hat davon gehört, dass ein Messias kommen wird. Sie hat es immer noch nicht verstanden, dass Jesus der ist, der gerade vor ihr steht. Ja, aber wie herrlich, wie Jesus da ganz entspannt ist. Aber sie sagt, da kommt jemand. Und draußen die Menschen, die werden zwar nicht sagen, da kommt jemand, aber alle haben eigentlich eine Hoffnung und eine Sehnsucht danach, was ist der Sinn des Lebens? Wo geht es hin? Wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Du siehst es, ich habe sie vorhin angesprochen, die Reichen, die Schönen, wie sie alle reich sind, wie sie alle sehen, die Paparazzis, überall Fotos, du bist, hast kein Privatleben mehr. Und immer wieder hören wir von denen, dass sie so kaputt sind, depressiv sind, dass sie sich sogar umbringen. Da frage ich mich, was ist das für ein Leben? Ich wollte früher immer berühmt werden, ich wollte Schauspieler werden. Aber auch nur, weil ich nach Anerkennung gesucht habe. Ich wollte einfach berühmt werden, weil ich selber nie eine Anerkennung von der Vaterseite bekommen habe. Ich weiß nicht, warum jetzt der Punkt kommt. Vielleicht sind Väter hier, die merken, ey, ich muss meinen Kindern mehr Anerkennung bringen. Du wirst ihnen dadurch mehr geben, als jede Regel, die du aufstellst. Obwohl Regeln gut ist, Konsequenz ist wichtig und gut zur Erziehung. Aber schenk ihnen Anerkennung, deinen Kindern. Und wenn du jetzt selber merkst, boah, ich habe das zu wenig gemacht, dann geh heute Nachmittag, ruf deine Kinder an, wenn sie nicht mehr bei dir zu Hause wohnen und entschuldige dich dafür und sag, ich finde dich wunderbar, du bist toll. Das macht so viel wieder in Ordnung und wieder ganz. Also wir sehen, dass die Frau eine Hoffnung schon hatte und was sagt Jesus dann? Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet, der Messias. Und dann ist die Frau so begeistert und wir sehen im Vers 29, dass sie zu den Leuten rennt und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Sie war noch nicht ganz überzeugt, aber sie denkt, das muss er sein, das, was er gemacht hat, das geht gar nicht anders. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm, die ganzen Leute. Und siehst du, und genauso ist es für uns ja auch. Wir sind manchmal vielleicht nur diejenigen, die den anderen Menschen so einen kleinen Schubs geben und sagen, guck mal, das habe ich mit Gott erlebt, kannst du auch erleben. Vielleicht rennen sie dir noch nicht hinterher, aber vielleicht sagen sie, vielleicht ist da was dran, vielleicht stimmt es. Und dann gehen sie vielleicht über andere Wege mit anderen Menschen, mit anderen Christen, dann den letzten Weg und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vielleicht aber auch schon mit dir. Also auch hier, sei vorbereitet, auch mit Menschen beten zu können, dass sie Jesus annehmen können. Und wenn du ihnen natürlich vorher das Evangelium erklärt hast, ist klar. Aber sei auch entspannt, auch wenn ihr selber schon viele evangelistische Sachen gemacht habt und auch zum Beispiel die Zeitung verteilt habt. Ihr wisst nicht, wie viele Leute vielleicht mit anderen Christen dadurch ins Gespräch kamen, die gar nichts von euch wissen, von denen du nichts weißt. Wir haben gerade eine Geschichte mit der Zeitung gehabt, dass in Pforzheim wurde die auch verteilt vor anderthalb Jahren, dass eine Frau die Straße lang kam und jemand gesehen hat, der die Zeitung getragen hat, weil er die mitverteilt hat. Und dann kam die Frau auf ihm zu und sagte, diese Zeitung, die hat mich gerettet. Oh, sowas will man ja gerne hören, ne? Das ist schön. Diese Zeitung hat mich gerettet. Ich fragte, wieso? Der war ganz baff. Ich war mit meinem Leben am Ende, hat sie gesagt. Sie konnte nicht mehr, sie wollte nicht mehr, wollte mit dem Leben nichts mehr zu tun haben, also eigentlich abschließen mit dem Leben. Und dann steckte diese Zeitung im Briefkasten. Und hat sie rausgenommen und hat sie gelesen, komplett, bis zum Ende und auch das Gebet gelesen. Und Jesus angenommen, ist seitdem mit Jesus unterwegs. Wisst ihr, das ist dann manchmal, wenn man denkt, ja, wir haben jetzt Tausende verteilt und nur eine Geschichte. Aber das ist nur eine Geschichte, die zufällig zu uns kam. Keine Ahnung, was Gott aus all dem noch tun wird. Und es geht jetzt gar nicht um die Zeitung allein. Ich will euch nur ermutigen, dass wenn Nürnberg nochmal dran ist, dass wir es nochmal zusammen machen. Aber da, wo du bist, was du streust, kann einen großen Unterschied machen. Und dann kommt vielleicht jemand anderes und erntet. Aber wisst ihr was? Ich weiß, wir sind schon spät dran, aber wisst ihr was? Hier geht es noch weiter mit dem, mit dieser Geschichte. Dann kommen ja die Jünger dazu, zu Jesus und fragen ihn so ein paar Sachen. Und dann sagt Jesus so ein paar wichtige Sachen, 35 bis 38. Da sagt er, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte, fragt er. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht, die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Wie viele Christen sagen, ja, es kommt der Tag, dann kommt die große Errettung, dann passiert was, gerade wir Pfingstcharismatiker, ja. Wir sind so, oh, der Herr, da kommt, dann bricht er durch mit ganz viel und so lange müssen wir aber noch beten und warten. Nein, die Felder sind reif, sagt Jesus damals schon. Es hat sich nicht geändert. Die sind reif. Und er sagt sogar, blickt auf. Und das ist ganz oft unser Problem. Wir gucken bei uns ins Leben, wir gucken bei uns in die Gemeinde. Ich meine jetzt nicht die Gemeindeleitung, ich meine uns als Christen, die alle mit dabei sind, jeder Einzelne. Es geht um Einzelne jetzt, um dich persönlich. Schaust du nur auf dein Leben? Und ich weiß, dass es hart ist, das Leben. Wir haben 3 Kinder, wir sind auch total busy und auch ich kenne das, wo ich dann denke, wenn ich jetzt mal im Zug sitze nach Nürnberg, Sonntagmorgens, dann will ich meine Ruhe haben. Kennt ihr sowas? Ja, verstehe ich total. Zug war auch so leer, dass es gar keine Möglichkeit gab. Aber vielleicht nachher auf dem Rückweg, und jetzt sage ich euch das auch noch, und jetzt muss ich dann aber auch wirklich, wenn jemand neben mir sitzt, dann will ich mit der Person reden. Ja, dann bin ich müde, dann will ich mich ausruhen von der Predigt, war super anstrengend, ich muss die Kilometer laufen. Aber ich möchte, so wie Jesus, er war müde, hat sich hingesetzt, aber ich möchte bereit sein, weil die Ernte ist reif. Aber wir sehen es nur, wenn wir nicht nur auf uns schauen, sondern wenn wir den Blick heben und schauen, und da ist so viel. Und Jesus hat Dinge vorbereitet. Und soll ich dir was sagen? Auch wenn du denkst, heute überliste ich den Heiligen Geist mal. Heute fahre ich nicht den Weg wie immer zur Arbeit oder laufe den Weg zur Arbeit, weil dann könnte mir Gott was vorbereitet haben. Ich kann heute aber nicht. Ich gehe heute den anderen Weg. Dann kann ich dir sagen, dass Gott es schon wusste, da hast du noch geschlafen, dass du diesen Weg gehen wirst. Und auch dann kann er was vorbereitet haben. Also auch da, habt ein offenes Herz, habt die Augen offen. Und ich nehme euch in die letzten Verse mit rein, weil dann da steht, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuten. Sämann und Schnitter ist ein Symbol für Jesus und Gott. Aber hier steht, wer erntet und empfängt, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Das heißt, wenn du nicht erntest, wenn du nicht säst, dann ist der Lohn, von dem er dort spricht, für dich nicht da am Ende des Lebens. Das ist nicht Leistungsdruck, darum geht es nicht. Aber ganz ehrlich, ich möchte, dass am Ende des Lebens Gott, wenn ich vor Gott stehe, dass er sagt, ja, du hast ein paar Dinge schon versemmelt, ne, Basti? War nicht alles perfekt. Aber deine Herzenseinstellung und dein Leben war mir geweiht. Du hast nach meinem Reich getrachtet. Du hast Menschen zu Jesus geführt. Dein Herz war offen dafür, dass solche Situationen kommen. Das hast du gut gemacht. Und das bete ich für jeden von euch. Dass ihr diese Haltung habt, weil dafür kam Jesus. Wir sind an seiner Stadt auf dieser Erde. Und das Ende von dieser gesamten Geschichte ist, dass die Leute Jesus kennenlernten. Und ab Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihm um des Wortes der Frauen willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt. Also viele haben schon geglaubt, weil sie es allein von der Frau gehört haben, also von dir gehört haben. Und dann kam aber der Deckel obendrauf, dass noch mehr glaubten durch die Worte von Jesus, weil sie dann Jesus erlebt haben. Und das ist unsere Aufgabe. Wir geben Worte weiter. Die Leute fangen an nachzudenken, fangen an vielleicht zu glauben und dann kriegen sie eine eigene Begegnung mit Jesus und dann folgen sie ihm nach und nicht dir. Und darum geht's. Ihr Lieben, ich glaube, es ist für euch ein wichtiger Punkt, dass ihr wisst, es ist leicht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Macht es nicht mit dem Leistungsdruck.